Wenn wir heute davon sprechen und uns darum bemühen, die Menschen ästhetisch zu bilden und im, glaube ich, im Bildungsanspruch verwirklicht sich doch, glaube ich, auch immer ein gewisser Erziehungsanspruch. Welche Bedeutung soll das haben? Ist ästhetische Erziehung eine Seite einer allgemeineren Erziehung? Ist ästhetische Erziehung ein übergreifendes, ein umfassenderes? Wohin zielen unsere ästhetischen Bemühungen? Erstmal sind wir uns sicherlich darüber im Klaren, dass Ästhetisches und Künstlerisches nichts Synonymes und nichts Identisches ist. Sicherlich ragt das Ästhetische weit über das Künstlerische hinaus. Ich darf vielleicht anknüpfen, was Kollege Knebler gerade sagte und dass mir einen wichtigen Zugang zu erschließen scheint zur Funktion der ästhetischen Bildung und Erziehung. Kollege Knebler sprach von der besonders Beispiel der Musik des 18. und 19. Jahrhunderts, wie der Tonkünstler, der produktiven Musikschaffende, die Bedeutung des von ihm Gemeinten mit hineingelegt wird in die Art der Instrumentierung, die Art der Verwendung der Instrumente. Das ist die eine Seite. Aber man muss natürlich, glaube ich, auch mitsehen, dass Aufnahme von Musik, wie überhaupt von künstlerisch gestalteten Werken, nur zum Teil wirklich das wiedergibt, was der Künstler intendiert und dass das nicht eine Rezeption, nur eine kontemplative, eine passive Aufnahme ist, sondern dass künstlerisches Erleben immer etwas persönlich Schöpferisches ist, immer etwas Produktives und dass ich in auch diesem... Auch das Erleben. Nicht das, nur das Schaffen von Werken selbst, auch das nein, Erleben. Nein, das über das Erleben eigentlich das, was, die, was in der gedanklichen Bewältigung der Welt von einem Menschen erarbeitet wurde, dass das durch künstlerische Erlebnisse angesprochen wird. Angesprochen, differenziert und entwickelt werden kann. Und dies scheint mir ein ganz wichtiges Moment zu sein, das uns trennen lässt, die reine Konsumtion künstlerisch gestalteter Werke von der persönlich verarbeiteten, mit dem Entwicklungsspann der Persönlichkeit aufs engste verbundenen inneren Bewältigung künstlerisch geschaffener Ereignisse oder Werke. Und da zeigt sich auch deutlich die Entwicklungsabhängigkeit des künstlerischen Erlebens. Nun, wo will ich hinaus? Und eigentlich auf die Beantwortung Ihrer Frage hin, wozu ästhetische Erziehung? Weil so verstanden, ästhetische Erziehung ein wesentliches Moment der differenzierten Gestaltung der Persönlichkeit ist. Weil sie ganz hineingeht, nicht nur von der emotionalen Seite, sondern dass auch hier die rationale, die gedankliche Durchdringung der Welt, des Weltbildes mit angesetzt werden kann. Und da kommen wir auf das zurück, was ich eingangs die harmonisch entwickelte Persönlichkeit nannte, die ohne diese entsprechende Seite der eigenschöpferischen Gestaltung künstlerischen Erlebens nicht denkbar ist. Ja, bitte. Heiner Müller. Wenn ich da mal etwas sagen darf dazu. Mich stört ein bisschen die Vorstellung, dass es harmonische Persönlichkeiten gibt. Ich kann mir das nicht wünschen eigentlich. Wenn ich zum Beispiel eine harmonische Persönlichkeit wäre, würde ich keine Stücke schreiben. Ich meine, dazu gehört als Voraussetzung, dass ich die Wirklichkeit erlebe als einen Konflikt zwischen Gegebenem und Möglichem. Harmonische Persönlichkeit und, würde wahrscheinlich die Konflikte nicht ausschließen. Nein, im Gegenteil. Gut, und deswegen komme ich darauf, weil ich gern möchte, dass Sie das ein bisschen relativieren oder differenzieren, diesen Begriff. Was Sie jetzt schon angefangen haben. Also harmonisch heißt in diesem Sinne, glaube ich, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen... Bevor ich das Wort verwendete, sprach ich von Dialektik. Ja. Zwischen Erleben und Verhalten. Und diese Dialektik setzt die Widersprüchlichkeit voraus. Das heißt, dass auch Erlebensweisen und Verhaltensweisen im Widerspruch zueinander stehen können. Ja, sogar müssen, wenn sie zu produktiver Verarbeitung anregen. Nicht und unproduktiv wird nicht das, was verarbeitet wird, das, was gestaltet wird, sondern das rein Konsumierende, das rein Aufnehmende, Passive, Kontemplative. Das, was also diese Widersprüche zwischen Erleben und Verhalten nicht anregt, das ist auch nicht das, was zum künstlerischen Erleben und zum ästhetischen Leben führt. Auch nicht das, was zur ästhetischen Bildung beiträgt. Sie haben völlig recht, wenn Sie auf diese Widersprüchlichkeit, ich sagte eben Dialektik, zwischen Erleben und Verhalten hinweisen. Bloß das, was nun die Persönlichkeit ausmacht dabei und das, was ich mit harmonisch meine, das ist die Verarbeitung dieses Widerspruchs. Da könnte man geradezu sagen, dass ohne Konflikte eine solche Entwicklung einer harmonischen Persönlichkeit gar nicht denkbar wäre. Würden Sie so weit nicht gehen? Ich würde Ihnen zustimmen. Ja. Ja, ich komme deswegen etwas überspitzt darauf zu sprechen, weil ich glaube, dass das eine Kernfrage ist in der Kulturpolitik, auch bei uns, dass es uns sehr schwerfällt, manchmal zu überwinden, die Vorstellung von einem harmonischen Endresultat, das herauskommt, wenn man also ein Vorbild in einen Leser hineinsteckt, kommt ein vorbildlicher Mensch heraus. Ich glaube, das ist, hat zu tun mit dem, worüber Sie sprechen, dass das als eine zu einseitige, ein zu einseitiger Vorgang gesehen wurde oft. Das lässt sich auch auf Musik anwenden. Ich würde auch denken, dass also Musikstücke, in denen große Konflikte ihre Darstellung finden, eher die Chance haben, zu einer Lösung im Hörer zu finden, als solche, in denen die Konflikte also heruntergespielt werden. Ja, wenn ich Heiner Müller richtig verstanden habe, meint er, dass das Erleben eines Kunstwerkes den Menschen nicht konfliktlos entlässt, im Sinne dessen, dass er ein Vorbild, das die Kunst ihm gewährt, zum Beispiel das Drama oder ein Roman, in diesen sprachlichen, verbalen Formen der Kunst ist es ja offensichtlicher, vielleicht noch als in der Musik zunächst einmal, dass die Vorbildwirkung, die ein Kunstwerk sicherlich ausübt und auch ausüben soll, dass es nicht bedeutet, dass der Mensch konfliktlos aus dem Werk entlassen wird und nun das Vorbild, das ihm in Gestalt eines Helden zum Beispiel begegnet, übernimmt. Ich darf vielleicht mal ein Beispiel erzählen dafür, was ich nie vergessen werde. Es gab eine Diskussion nach der Aufführung meines ersten Stücks 1958 in Berlin. Da ging es um eine Szene, in der ein Arbeiter, der eine politisch nicht sehr saubere Vergangenheit hat, der will in die SED eintreten. Wie hieß das Stück? Der Lohndrücker. Mhm. Und die Frage, ob er aufgenommen wird, bleibt offen. Das wird im Stück nicht weiter behandelt. In der Diskussion wurde das moniert mit dem Argument, also das darf nicht in der Luft hängen bleiben, ob der aufgenommen wird oder nicht. Und ein anderer Zuschauer sagte dazu, wieso in der Luft, wir reden doch darüber. Ich meine, das sind zwei Ansichten über Funktion und Wirkungsweise von, nicht nur von Theatern. Und ich glaube, dass es wesentlich ist, dass man sich zu der zweiten bekennt, dass man die Rezeption, die Konsumption aktiver macht und dynamischer sieht. Ich glaube, es war Wolfgang Heise, der vor einigen Wochen in dieser Sendereihe einmal sagte, Kunstgenuss, Rezeption ist ja nicht etwas Passives, sondern ist aktiver Mitvollzug. Ja. Und in einem jetzt sehr zugespitzten Sinne bedeutet Rezeption, ein Kunstwerk zu Ende zu produzieren. Natürlich liegt uns das Kunstwerk objektiv in seiner fertigen Gestalt vor, als Partitur oder als Drama im gedruckten Text. Aber es ist doch etwas außerordentlich Interessantes dabei, diesen kommunikativen Akt als schöpferischen Akt zu betrachten und zu sagen, der Rezipient, der Hörer, der Leser produziert dieses Stück in sich selbst zu Ende. Glauben Sie nicht, dass das Ihrer Ansicht von der Auffassung eines Kunstwerkes hier entgegenkommt? Ja, ich denke, darum geht es. Aber es gab in den letzten Jahren sehr viele Gegenwartsstücke gerade, die deswegen nicht zur Wirkung kamen, weil sie eigentlich nur geschrieben und gespielt wurden, um am Schluss zu beweisen, dass es nicht nötig gewesen wäre, sie zu schreiben oder zu spielen, weil sich eben doch alles auf der Bühne erledigt. Und es bleibt nichts offen für die dialektische Beziehung nun wieder zwischen Bühne und Zuschauerraum, auf der das Drama eigentlich beruht und durch die es zustande kommt. Glauben Sie, dass die von Ihnen in Ihren Werken eingefangenen Bedeutungen, Darstellung von Prozessen, was weiß ich, all das, was ein Kunstwerk ausmacht, meinen Sie, dass das von der Bedeutung her ausreichen würde, um Ihre Werke über, na sagen wir mal, über einen sehr, sehr langen Zeitraum bestehen zu lassen? Oder ist es nicht doch das, was Professor Klicks jetzt meint, dass die andere Seite, der Rezipient, dieses Werk, Professor Knebler sagt es eben, als Katalysator empfindet, um selbst angeregt zu werden? Das ist eine etwas unfaire Frage. Herr Müller, ich meine, Sie können sich auch auf Goethe oder auf Shakespeare berufen. Sind die im Kunstwerk eingeschlossenen Möglichkeiten der Vermittlung von Wissen, Bedeutung, von Gefühlen und so weiter, würden Sie ausreichen, ein Kunstwerk unsterblich zu machen, wie man sagt? Ja, na, ich meine, von meinen glaube ich das natürlich, deswegen ist die Frage unfair. Aber und es wäre interessanter, wenn Sie von Ihren sprechen als von Shakespeare. Ja, plus von meinen kann ich vielleicht sehr viel weniger sagen als von anderen. Es gibt einen schönen Satz von Picasso, den man da immer zitieren kann. Ich habe nie das Bild gemalt, das ich malen wollte. Mhm. Und er empfahl immer jungen Malern, sie sollten aufpassen, dass sie rechtzeitig bemerken, wenn sie ein Bild anfangen und sie wollen ein Bild malen, dann müssen sie den Moment kriegen, wo sie das Bild auf das Bild überwechseln, was entstehen will. Aha. Also es gibt eine Eigengesetzlichkeit des Materials. Zu dem Material gehört auch der Autor, also mit seiner ganzen Physiologie oder was immer und Biografie. Und ich meine, die einzige Rechtfertigung für dieses Privileg, Kunst zu machen, und es ist ein Privileg, immer noch, finde ich, weil es nicht so abrechenbar ist wie andere Tätigkeiten. Und weil es die einzige Tätigkeit ist, sagen wir mal, das, was man will, zusammenfällt, voll mit dem, was man tut. Sie meinen das, was man schöpferisch wirklich nennt. Ich glaube, das hat der Wissenschaftler aber auch, dieses Gefühl des wirklich schöpferischen Tätigseins. Es ist nicht ganz so leicht für den Wissenschaftler, weil er doch etwas mehr an die Abrechenbarkeit gebunden ist im Allgemeinen. Aber das ist eine andere Frage. Naja, Abrechenbarkeit und Schöpferisch würden Sie, glaube ich, nicht ausschließen. Ja, die einzige Rechtfertigung dafür ist doch, dass eine Sache nur in dieser Form gemacht werden kann und in keiner anderen dasselbe gesagt oder erbracht werden kann. Mhm. Es gibt da wieder eine schöne Anekdote von der Ulanova, die wurde gefragt, was sie mit einem bestimmten Tanz ausdrücken oder sagen wollte. Und sie sagte, wenn sie das anders sagen könnte als mit diesem Tanz, würde sie sich nicht dieser Strapaze unterzogen haben. Ja, aber damit ist meine Frage nicht beantwortet, Herr Müller. Sagen Sie sie nochmal. Ja, ich darf sie anders formulieren. Ich darf an das anknüpfen, was Professor Klicks sagte. Woran liegt es, dass ein Kunstwerk die Zeiten überdauert? Das Erkenntnismäßige am Kunstwerk, was also immer historisch beschränkt ist, oder die objektivierten Emotionen, reichen sie wirklich aus, um verschiedene Zeiten, die in einer ganz anderen wissensmäßigen Umgebung leben, in einer auch einer emotional-historisch geformten anderen Umgebung leben, würde das ausreichen, das Kunstwerk wirklich in diesem Sinne, wie wir es gebrauchen, unsterblich werden zu lassen? Wenn nicht die zweite Komponente hinzugeht, nicht von der Sie sprachen. Ja. Also was ist es, was ist am Faust unsterblich? Ich meine jetzt an dem Stück, nicht an ihm selbst. Ja, es gibt sehr verschiedene Theorien darüber, ich weiß keine. Also ich würde mich mit keiner ganz identifizieren. Eine, die ich interessant finde als Diskussionspunkt, ist das, was Kunstwerke unsterblich macht oder was ihnen die Dauer gibt, ist die Metapher. Dazu gibt es einen Satz von Lichtenberg, den Sie sicher kennen. Die Metapher ist klüger als der Autor. Das ist etwas sehr Wichtiges, glaube ich. Und wenn man ausgeht von so bestimmten Höhepunkten, ob Robinson, Don Quixote, Faust, das lebt wirklich, wenn man will, von der Metapher, die immer wieder neu interpretiert und objektiviert werden kann. Und unmittelbar davor bot Professor Knebler sich an, über den doch sehr komplizierten Zusammenhang des Wissenschaftlichen und des Künstlerischen sprechen zu wollen. Ich glaube, wir nähern uns damit auch einer ganz bestimmten Seite unseres Themas, denn wir sprachen ja vom allgemeinen Ästhetischen im Leben des Menschen in seiner Tätigkeit. Herr Professor Knebler. Nun will ich nicht versuchen, diesen ungeheuren Gegenstand in irgendeiner Weise auch nur annähernd erschöpfend zu behandeln, sondern ich möchte eigentlich nur auf eine Frage hier anspielen, nämlich auf die Gemeinsamkeit in Bezug auf die künstlerische und die wissenschaftliche Produktion in einer Sache, in der Gemeinsamkeit dessen, was wir Intuition nennen. Ich möchte Ihnen zuerst vielleicht ein paar Gedanken, die nicht von mir stammen, einfach vorlesen. Es gibt ein sehr anregendes Buch eines sowjetischen Autors, G.N. Wolko. Das ist auch in deutscher Sprache bei uns erschienen. Und aus diesem Buch nun hat mich sehr stark berührt in diesem Buch, die Meinung Wolkos, dass, wie er wörtlich schreibt, zwischen dem Schöpfungsprozess in Wissenschaft und dem in der Kunst wesentlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede bestehen. Das ist also eine sehr weitgehende Formulierung. Und das wird dann mit verschiedenen Aussprüchen, vorwiegend von Naturwissenschaftlern und Mathematikern, belegt. Ein bekannter Ausspruch von Einstein zielt in die gleiche Richtung. Und mehrere Naturwissenschaftler und Mathematiker werden zitiert. So wird zum Beispiel vom Assoziationsspiel gesprochen. Und Albert Einstein schrieb den Satz, dass ein von Niels Bohr gefundenes Gesetz über Spektrallinien und über Elektronenschalen, ich weiß nicht einmal genau, was das ist, höchste Musikalität im Bereich der Gedanken sein. Und vielleicht darf man auch an einen Ausspruch von Marx erinnern, der sagte, der Vorzug seiner Schriften sei, was immer für Unzulänglichkeiten sie sonst haben mögen, dass sie, jetzt wörtlich, ein artistisches Ganzes bilden. Und andererseits, also aus dieser Erkenntnis oder aus dieser Ahnung vielleicht, denn eine Erkenntnis kann man es noch kaum nennen, aber aus dieser Ahnung heraus kann man finden, dass Naturwissenschaftler, auch Mathematiker, oft sagen, ihre Tätigkeit werde angeregt durch Beschäftigung mit Kunst, ihre Fantasie würde belebt werden durch Beschäftigung mit Kunst, und sie raten auch ihren Studenten, manchmal hat das richtig so die Form eines Auftrages, sie sollen sich mit Kunst beschäftigen, damit ihre wissenschaftliche Fantasie angeregt wird. Wenn ich aus meiner eigenen bescheidenen Erfahrung auch etwas sagen darf, ich finde auch, Kollege Ernst Hermann Meyer hat auch in ein oder zwei Aufsätzen darauf hingewiesen, dass die künstlerische und die wissenschaftliche Produktion, auch wenn man sie beide aktiv betreibt, was bei mir nicht der Fall ist, ich komponiere nicht, aber wenn man sie auch beide gemeinsam betreibt, einander in keiner Weise behindern, sondern im Gegenteil gegenseitig beleben. Und ich möchte es zunächst einmal dabei bewenden lassen, vielleicht können wir im Gespräch auf noch andere Seiten dieser Sache zu sprechen kommen. Ja, ich erinnere mich, vor kurzem gelesen zu haben, eine Anekdote über einen sowjetischen Mathematiker. Den Namen habe ich vergessen, weil in Mathematik war ich nie sehr gut. Und der spricht über einen seiner Schüler und sagt, er ist Lyriker geworden. Für die Physik hatte er zu wenig Fantasie. Ich darf vielleicht aber zum Abschluss, um nochmal auf die Zielrichtung der Sendung hinzuweisen, Leonid Kagan, den bekannten sowjetischen Ästhetiker, sinngemäß zitieren. Um auf die Bedeutung der Kunst am Schluss noch einmal zu kommen, würden Sie mit ihm übereinstimmen, wenn er etwa sagt, dass das Verhalten der Persönlichkeit nur dann organischen Charakter gewinnt, wenn der Mensch eine bestimmte Handlung nicht nur einfach deshalb begeht, weil er sich deren politischen, sittlichen, ökonomischen Notwendigkeiten bewusst ist, sondern auch, weil er die Schönheit dieser Handlung empfindet. Ich würde vorziehen eine Formulierung von Brecht, dass die Kunst das Überflüssige bleiben muss, für das man lebt. Die Tendenz des Gedankens gefällt mir sehr. Ob ich sie in dieser Formulierung unterschreiben würde, würde ich mir noch etwas überlegen wollen. Es geht sehr schnell, das Zusammengehen von Notwendigkeit und Schönheit. Und ich glaube, so ist es vielleicht etwas vermittelter, als es hier so schnell transportiert sich das nicht.